Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Klanggestöber. Come on. heart is feeling. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Klanggestöber. Thank you. You can't do- Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Klanggestöber.

einmal für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. It's up to you, New York, New York. We'll be right back. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Klanggestöber. Thank you. Sputnik Heimspiel.